بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن نام الله سأل بام مسلم هاتجن الله زيجن ونهاية بام هاتشكايت نرفتن قفيت محمد صلى الله عليه وسلم إش بتزوجي لس كان جوت جبت أصل الله und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr hervorgehen mit vergebenen Sünden und mit gestärktem Iman, denn Allah azza wa jalla ist derjenige, der dazu imstande ist. Für die Geschwister, die ein Buch mitverfolgen, sie wissen natürlich schon, wo wir sind, weil der ordentliche Schüler bereitet sich immer schon vorher vor. Und wir machen heute weiter, inshallah ta'ala, mit dem Kapitel über die Sühneleistung für den Geschlechtsverkehr am Ramadan. Und wir haben darüber ausführlich beim letzten Mal gesprochen. Und es gibt noch ein paar Fälle, die diesbezüglich zu berücksichtigen sind. Der erste Fall ist, wenn man auf Reise war. Wenn man auf Reise war, so ist diese Regelung, die wir erwähnt haben, davon ausgenommen. Denn eine Person, die auf der Reise ist im Ramadan, sie hat das Recht, sowieso ihr Fasten zu brechen. Deswegen, ob sie es bricht, indem sie isst oder trinkt oder durch Geschlechtsverkehr, spielt keine Rolle. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Insofern ist dies einem erlaubt und wir haben darüber gesprochen, ob es besser ist, auf der Reise zu fasten oder nicht zu fasten. Brauchen wir nicht noch einmal wiederholen. Der nächste Punkt ist, was ist, wenn eine Person ihm das passiert am helllichten Tag, aber ihm passiert das nicht einmal, sondern mehrmals? Für jeden Fastentag, den man durch Geschlechtsverkehr annulliert, muss eine Sühne geleistet werden. Wenn man also an zwei verschiedenen Tagen das macht, muss man zwei verschiedene Sühneleistungen machen. Das wären dann zweimal 60 Tage Fasten, beziehungsweise zwei Sklaven befreien. Wenn man das nicht kann, dann zweimal 60 Tage hintereinander fasten. Also die ersten 60 Tage hintereinander. Und danach darf man natürlich Pause machen und danach die anderen 60 Tage hintereinander genauso. Sollte dies allerdings am selben Tag zweimal geschehen, ist gemäß der richtigeren Ansicht nur eine Sühneleistung fällig. Obgleich man nach dem ersten Mal seine Sühne bereits geleistet hat oder nicht. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll man denn, wenn einem das passiert ist, dann bevor man das zweite Mal wieder passiert, macht man seine Sühneleistung. Man kann doch nicht, wie soll man dazwischen 60 Tage fasten? Geht nicht, ne? Deswegen ist damit gemeint, dass man einen Sklaven befreit. Weil dieser Fall kann natürlich der Fall sein. Es ist unerheblich, ob es hierbei um die gleiche Frau geht, oder ob es um zwei verschiedene Frauen geht. Waren es zwei verschiedene Frauen, denn ihr wisst, ein Muslim darf mehr als eine Frau heiraten. Waren es zwei verschiedene Frauen, muss natürlich unter Berücksichtigung der erwähnten Fallunterscheidung jede Frau für sich selbst die Sühne leisten. Also ein Mann hat sein Fasten bei der einen Frau gebrochen, dann ist sein Fasten schon gebrochen. Wenn er es am gleichen Tag, dann er am gleichen Tag der Grund ist, auch dass die zweite Frau ihr Fasten gebrochen hat, dann ist er nur mit einer Sühneleistung, ist er nur zu einer Sühneleistung verpflichtet, weil es am gleichen Tag war. Aber die Frauen natürlich, jede muss für sich selbst die Sühne leisten. Der weitere Fall ist, was ist, wenn einem so etwas passiert und hinterher ist er vom Fasten befreit? Wir haben gesagt, wenn er vom Fasten befreit ist und ihm dann das passiert, das heißt zum Beispiel, er ist vom Fasten befreit und danach passiert ihm dass er sein Fasten durch Geschlechtsverkehr gebrochen hat, dann braucht er die Sühneleistung nicht machen, weil er sowieso von vornherein befreit war. Das Beispiel war die Person, die auf der Reise ist. Der zweite Fall ist der umgekehrte Fall. Das heißt, eine Person, sie ist zum Fasten verpflichtet, dann bricht sie ihr Fasten durch Geschlechtsverkehr, ohne Erlaubnis, und hinterher wird sie vom Fasten befreit. Wie kann das sein? Eine Person, ihr passiert das tagsüber und begibt sich dann im Laufe des Tages auf die Reise. Sollte man fasten müssen und hinterher von der Pflicht zu fasten entschuldigt sein, wie zum Beispiel krank oder geisteskrank werden oder verreisen, denn es geht ja ums Prinzip, entfällt die Sühneleistung nicht. Denn diese wurde einem bereits schon auferlegt. Das heißt also, es geht um den entscheidenden Moment, in dem man sein Fasten gebrochen hat. Als man sein Fasten gebrochen hat, war man nicht entschuldigt. Und wenn man nicht entschuldigt war, dann gilt auch die Sühneleistung. Und dass man hinterher entschuldigt wird, das spielt keine Rolle, sonst würde ja jeder, dem so etwas passiert, einfach am gleichen Tag noch verreisen und entkäme dann so der Kafara. Das ist natürlich nicht möglich. Tayyib. Jetzt gehen wir haben öfter das Wort Kafara verwendet und wir haben auch gesagt, wann die Kafara für einen verpflichten wird. Jetzt ist die Frage, wie lautet denn diese Kafara? Und jetzt wollen wir uns mit den Regelungen über die Kafara an sich beschäftigen. Wir haben gesagt, dass eine Kafara, eine Sühneleistung, auf der einen Seite eine Strafe für einen Fehler abwendet, und auf der anderen Seite ist es auch eine Möglichkeit durch die Kafara, dass man seine Ibadah vervollständigt, nachdem man sie nicht auf vorgeschriebene Art und Weise vollzogen hat. Das heißt also, die Kafara, sie ist eine Strafe, sie ist eine Sühne, aber gleichzeitig ist sie gut für den Menschen. Deswegen ist er auch, der gläubige Mensch, auch dafür Allah subhanahu wa ta'ala dankbar, weil Allah azza wa jalla, wenn er wollte, er würde dein Fasten gar nicht annehmen. Aber hier ergibt dir die Möglichkeit, dein Fasten, den Fehler, den du gemacht hast, zu korrigieren. Die Arten der Sühneleistung für den Geschlechtsverkehr am Tag von Ramadan für jemanden, der zum Fasten verpflichtet ist, entnehmen wir aus dem bereits zitierten Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Damit wir uns aber den Hadith noch einmal in Erinnerung rufen, wollen wir, liebe Geschwister, den Hadith noch einmal zusammen uns durchlesen. Und zwar geht es auf der Seite 78. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also es geht jetzt darum, dass wir die Regelungen über die Kafara analysieren wollen. Wir haben bis jetzt nur gesprochen darüber, wann man dazu verpflichtet ist, eine Kafara zu machen, aber nicht welche genau und wie sie genau auszusehen hat. Der Mann sagte, ich bin am Ende. Der Prophet fragt ihn, was hast du getan? Er sagte, ich bin über meine Frau im Ramadan hergefallen. Er sagte, kannst du dir es leisten, einen Sklaven zu befreien? Er sagte, nein. Dann sagte er, kannst du 2 Monate hintereinander fasten? Und das weist auch darauf hin, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier dem Mann die Frage gestellt und der Mann hat gesagt, nein. Und deswegen, das ist die Verantwortung des Gefragten. Der Gefragte, er muss ehrlich antworten. Und es ist nicht die Verantwortung des Mufti, das heißt derjenige, der die Frage beantwortet, viel nachzuhaken. Natürlich der Gelehrte, wenn er Erfahrung hat, merkt er am Redenden, was er sagt und wie er es meint. Aber es geht hier grundsätzlich darum, wenn der Fragende sagt, nein, ich kann das nicht machen, dann braucht man nicht darauf zu sehr rumpochen, sondern man geht dann einfach zur nächsten Sühneleistung über. Er sagte, nein. Dann sagt der Prophet, kannst du dir es leisten, einen Sklaven zu bringen? Er sagte, nein. Dann sagt er, kannst du 2 Monate hintereinander fasten? Er sagte, nein. Und wie gesagt, in einer anderen Überlieferung sagt er, Gesandter Allahs, genau das Fasten ist doch dasjenige gewesen, was mich dazu gebracht hat, diese Sühneleistung jetzt machen zu müssen. Also wieso forderst du von mir dann zu fasten? Dann sagte er, kannst du 60 Arme speisen? Er sagte, nein. Und das ist, was uns interessiert. dieser Teil. Denn der restliche Teil ist sehr unrealistisch. Das heißt, dass er sich wiederholt in der Realität. Wichtig ist für uns diese ersten beiden Teile. In erster Linie muss man einen Sklaven befreien. Und die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob dieser Sklave gläubig sein muss oder nicht. Das heißt, ob er ein Muslim sein muss oder kein Muslim sein muss. Und es könnte jemand sagen, und das sagen auch manche Leute tatsächlich, wofür reden wir über Sklaven, wenn es sowieso keine Sklaven mehr gibt? Also Sklaven im eigentlichen Sinne, dass eine Person tatsächlich jemandem anderes gehört. Die Antwort lautet, dass erstens einmal, wir lernen unsere Religion komplett und nicht nur einen Teil davon. Warum? Weil unsere Religion ist offenbart worden für alle Zeiten. Das heißt, sie ist offenbart worden für die Menschen von früher, für die Menschen von heute und auch für die Menschen später. Und deswegen, liebe Brüder und liebe Schwestern, werden viele Themen im Fiqh wirst du viele Fiqh-Themen durchnehmen, die für dich persönlich vielleicht niemals eine Relevanz haben. Nicht einmal die Sache mit der Kafara an sich überhaupt. Vielleicht passiert es dir niemals, dass du so eine Kafara überhaupt machen musst und vielleicht wirst du nie danach gefragt werden sogar. Aber wichtig ist, dass wir unsere Religion komplett lernen. Warum? Weil die Religion ist nicht nur für dich persönlich, sondern sie ist für dich und auch für die Leute um dich herum. Was dir nicht passiert, könnte aber anderen passieren. Plus, die Religion ist nicht nur für die Leute von früher, sondern die Leute von heute und für die Leute von morgen. Nur weil es heute in deiner Zeit oder in deiner Umgebung keine Sklaven gibt, heißt nicht, dass es nicht morgen, übermorgen vielleicht wieder Sklaven geben wird. Und deswegen, wenn das wieder der Fall sein sollte eines Tages, und das ist nicht weit hergeholt, dann müssen wir Regeln haben, um damit umzugehen, damit zu verfahren. Und wir möchten nicht sein wie die anderen Leute, die ihre Gesetze erst erschaffen, wenn es einen Präzedenzfall gibt. Ja, wenn es einen Fall gibt, der jetzt geklärt werden muss, dann sucht man sich und macht man irgendein Gesetz, was sich nachher herausstellt, dass es falsch ist oder den Menschen mehr schadet als nutzt. Deswegen, wir halten uns an die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala und dann sind wir rechtgeleitet. Und wie gesagt, wenn jemand sagt, diese Regeln brauche ich jetzt nicht, dann sagen wir zu ihm, okay, dann brauchst du auch Fiqh zum größten Teil gar nicht lernen, weil viele Regeln im Fiqh werden dich niemals interessieren. Und wenn du nie heiratest, brauchst du dich nie über das Thema Heirat kümmern. Und wenn du dich niemals scheiden lassen wirst, brauchst du auch niemals das Thema Talaq lernen und Khul' lernen und so weiter und so fort. Und deswegen, diese Argumente sind Scheinargumente und sie sind nichtig. Und wir sind stolz auf unsere Religion. Und sowieso ist unser Sklavenverständnis ein anderes als das, was die Menschen meistens haben. Darüber gehen wir inshallah ta'ala auch später ein. In erster Linie, die erste Kafara, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Menschen auferlegt hat, dem so etwas passiert, ist, dass er einen Sklaven befreien muss. Und manche sagen, wie gesagt, es muss ein gläubiger Sklave sein. Und die Frage ist, muss er wirklich ein gläubiger Sklave sein oder nicht? Diejenigen Gelehrten, die der Ansicht sind, dass es kein gläubiger Sklave sein muss, sie begründen es natürlich mit dem Hadith, den wir vor uns haben, und zwar Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam darin nur gesagt hat, kannst du einen Sklaven befreien? Und er hat ihn nicht näher definiert. Und sie sagen, wenn es um einen gläubigen Sklaven ginge, dann wäre es Pflicht, dass man einen gläubigen Sklaven befreit. Aber er hat ihn nicht erwähnt, also darf man auch einen ungläubigen Sklaven nach dieser Ansicht befreien. Die zweite Ansicht besagt, dass der Sklave ein gläubiger Muslim sein muss. Und sie begründen es mit verschiedenen Beweisen. Der erste Beweis aus dem Koran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, wir werden jetzt ungefähr drei Beweise erwähnen. Der erste Beweis ist, Allah sagte in Surat al-Nisa, in der 92. Ayah, übersetzt heißt ungefähr, es steht keinem Gläubigen zu, einen anderen Gläubigen zu töten, es sei denn aus Versehen. Es geht also hier um versehentlichen Mord. Und wer einen Gläubigen aus Versehen tötet, der hat einen gläubigen Sklaven zu befreien. Also, in dieser Ayah geht es nicht um die Kafara fürs Fasten, aber es geht um die Kafara für Qatl Khata, das heißt also für den versehentlichen Mord. Bei versehentlichem Mord, wenn man einen Sklaven befreien muss, muss er ein gläubiger Sklave sein. Und deswegen sagen die Gelehrten diese Ansicht, dass auch wenn Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam an anderer Stelle nur allgemein von einem Sklaven spricht, so bedeutet es nicht, dass hier damit jegliche Art von Sklaven gemeint, egal welche Religion, sondern er muss ein Muslim sein, denn er hat davon auch gesprochen in dieser anderen Kafara. Und sie sagen, wo ist der Unterschied zwischen der einen Kafara und der anderen? Bei beiden geht es darum, dass man einen Sklaven befreit, und wenn man ihn nicht befreien kann, muss man stattdessen 60 Tage hintereinander fasten. Das nennt man Kafara Mughallada, das heißt eine strenge Sühneleistung ist das. Und die sagen, die eine Ayah erklärt die andere. Das eine nennt man Mutlaq und das andere Muqayyad. Das heißt also, sinngemäß übersetzt, auch wenn es nicht so salopp zu übersetzen ist, aber in der Ayah, wo, oder im Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht von der Gläubigen, vom gläubigen Sklaven gesprochen hat, hat nur gesagt, Sklave nennt man Mutlaq. Das heißt, du kannst irgendeinen Sklaven nehmen und jeder würde die Aufgabe erfüllen. Jeder Sklave würde den anderen ersetzen. Egal welchen nimmst, du hast deine Pflicht erledigt. Als würde dir Allah sagen, von allen Sklaven wählst du einen. Die andere Ayah ist Muqayyad, das heißt eingeschränkt. Durch was? Durch den Begriff gläubig. Und nach bestimmten Regeln darf man die eine Ayah auf die andere übertragen und sagen, was für das eine gilt, gilt auch für das andere. Das heißt, man überträgt die Muqayyad Ayah auf die Mutlaq Ayah und so hat man keinen Konflikt zwischen diesen beiden Ayat, beziehungsweise die eine erläutert die andere, wie man es sieht. Der zweite Beweis aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dass einmal ein Sahabi radiallahu anhu eine Sklavin geschlagen hat. Und dann ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam also zum Ausdruck gebracht, dass er diese Sache bereut. Und er wollte diesen Sklaven oder diese Sklavin, zwar eine Frau, befreien. Der Hadith ist Sahih Muslim. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bring sie zu mir, denn er wollte sie testen. Und das ist der entscheidende Punkt. Der Sahabi wollte den Sklaven befreien. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm nicht gesagt, befreie ihn einfach. Und es geht hier um eine Sklavenbefreiung. Egal, ob es geht hier jetzt nicht um die Sühneleistung für Mord oder die Sühneleistung für Geschäftszwecke am Ramadan. Es geht allgemein um die Freilassung eines Sklaven. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Frau erstmal testen wollen, ob sie wirklich eine gläubige Frau ist. Und diesen Test, der sah ganz einfach aus. Der Prophet alaihi salatu wasallam hat ihr zwei Fragen gestellt. Die erste Frage lautete, wo ist Allah? Warum? Weil die Aqida, das ist das Entscheidende. Und erst einmal in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, wo ist Allah? Das ist eine Frage, die viele Leute haben ein Problem damit. Und manche denken, man darf die Frage nicht einmal stellen. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie gestellt hat und ist in einem der authentischsten Bücher, die wir überhaupt haben, Sahih Muslim. Wo ist Allah? Sie sagte oben, wortwörtlich Fissama, sagte oben. Man kann auch sagen im Himmel. Ja, wenn man sagt im Himmel, meint man auch oben. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das war die erste Prüfung, die hat sie bestanden. Und der Beweis, sonst hätte er nicht die zweite Frage gestellt. Und die zweite Frage lautete, wer bin ich? Sie sagte, du bist der Gesandte Allahs. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, a'tiqha fa innaha mu'mina, lass sie frei, denn sie ist gläubig. Dieser Hadith ist also sehr deutlich in der Hinsicht, dass man, wenn man einen Sklaven befreien will, dass er ein gläubiger Sklave sein muss, sonst hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Person nicht unter die Lupe nehmen müssen. In diesem Hadith wenden manche ein, dass es ihr um ein freiwilliges Freilassen geht. Das heißt also, geht es um freiwilliges Befreien und nicht um ein Pflichtbefreien. Aber wenn man das argumentiert, dann ist es eher ein Argument gegen einen. Also wenn jemand sagt, in diesem Hadith geht es darum, dass man freiwillig einen Sklaven befreit und dann muss er ein Gläubiger sein. Und jetzt sagt man, im Hadith ist aber nicht die Rede von einem gläubigen Sklaven und es geht um eine Pflichtbefreiung. Und deswegen hat man dort die Wahl und hier nicht die Wahl. Eigentlich wäre es genau umgekehrt, weil wenn irgendeine Regelung strenger ist, logischerweise ist, welche Regel strenger? Beim Pflichtbefreien oder beim freiwilligen Befreien? Beim Pflichtbefreien, logischerweise. Und das ist klar und deutlich in der Scharia. Also wenn du siehst ein Gebet, du darfst es im Sitzen verrichten. Auf der Reise, du darfst freiwillig beten, nicht einmal Richtung Qibla. Auf der Reise, du brauchst nicht einmal fasten im Ramadan. Es gibt viele, viele klare, deutliche Sachen, dass wenn es freiwillig ist, freiwilliges Fasten tagsüber darfst du sogar anfangen. Musst du nicht von Fajr angefangen haben. Ja? Das heißt also, es ist eindeutig so, dass wenn es um eine Pflicht-Ibadah geht, sind die Regeln viel strenger. Und deswegen ist es sicherer und stärker zu den Leuten zu sagen, wenn es um einen, und auch darf man nicht vergessen, der eigentliche ursprüngliche Grund, warum solch ein Mensch zu einem Sklaven geworden ist, war ja, dass er ungläubig war und Allah und seinen Gesandten bekämpft hatte. Und deswegen kann es nicht sein, dass man ihn freilässt, obwohl er immer noch im gleichen Glauben lebt. Und deswegen ist der Glaube, das sind also drei Begründungen mindestens, wenn nicht sogar vier, die alle darauf hinweisen, dass der gläubige Mensch, dass der Sklave gläubig sein muss. Es spielt also aber keine Rolle, ob der Sklave alt oder jung ist, männlich oder weiblich ist. Was ist der Beweis dafür? Ja, eine Regel. Versuchen wir diese Regel auch zu verstehen, weil diese Regel sehr oft Anwendung findet. Und zwar ist es eine Aam-Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was heißt eine Aam-Aussage? Eine Aam-Aussage, man könnte es im Deutschen übersetzen mit allgemeiner Aussage. Gemeint ist aber eine Aussage, unter der du alle einzelnen Beispiele auflisten kannst, die unter diese Aussage fallen. Beispiel. Weil die Theorie ist meistens komplizierter als die Praxis, ist viel einfacher. Beispiel. Entschuldigung, hier ist nicht Aam, hier ist Mutlaq, aber das Beispiel trotzdem ist gut. Also wir machen jetzt beide Beispiele, inshallah ta'ala. Wenn ich sage, O ihr Gläubigen, dann spreche ich dadurch jeden einzelnen gläubigen Menschen an. Wenn jemand sagt, damit sind alle Gläubigen gemeint, außer der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Damit sind alle gläubigen Menschen gemeint, außer die Allah nahestehenden, die Awliya. Dann sagen wir ihm, bring den Beweis. Okay? Das nennt man eine Aam-Aussage. Das passt, wie gesagt, in das Beispiel nicht drin, aber diese Themen werden beide parallel im Fiqh behandelt, im Usul-Fiqh behandelt, deswegen passt es, dass man sie zusammen erwähnt. Mutlaq bedeutet, eine Mutlaq-Aussage ist auch eine allgemeine Aussage oder besser gesagt eine uneingeschränkte Aussage. Das bedeutet, dass alles, was darunter zu verstehen ist unter dieser Aussage, man diese Sache benutzen kann, um diese Erfordernis zu erfüllen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von dir etwas, einen, das ist meistens mit unbestimmtem Artikel im Deutschen, zum Beispiel, verlangt von dir einen Sklaven zu befreien. Fallen jetzt unter diesem Begriff einen Sklaven alle Sklaven oder gibt es bestimmte Sklaven, die wir ausnehmen müssen? Natürlich fallen darunter alle Sklaven, weil er hat gesagt einen Sklaven. Also ist diese Aussage nennt man sie Mutlaq. Warum? Weil jeder einzelne Sklave, wenn ich ihn befreien würde, hätte ich dadurch meine Sühneleistung erfüllt. Ich muss nicht jeden Einzelnen machen. Bei der Aam-Aussage, jede einzelne Person ist gemeint. Jeder einzelne Sklave ist gemeint. Oh, ihr Sklaven, das sind alle damit gemeint. Aber in diesem Fall, ich brauche nur einen davon und jeder würde den anderen ersetzen. Das eine nennt man Mutlaq. Das Gegenstück dazu ist Muqayyad. Und wenn jede einzelne Person an sich angesprochen ist oder die Sache gemeint ist, nennt man das Aam. Und das Gegenstück dazu ist Khas. Und hier haben wir, also diese Regeln brauchen wir, um zu begründen. Dann könnte jemand sagen, was ist der Beweis dafür, dass der Sklave ein Mann als auch eine Frau sein darf? Die Antwort, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Eigenschaft nicht näher erwähnt hat. Wenn man sagt Sklave, Raqaba im Arabischen, dann kann das ein Mann sein als auch eine Frau. Wenn jemand sagt, was ist der Beweis, dass er nicht volljährig sein muss, Mukallaf zum Beispiel sein muss, dann sagen wir, der Beweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Eigenschaft nicht erwähnt hat. Und deswegen fällt das eine als auch das andere unter seine Anordnung. Und wir brauchen also, ich sage das auch, betone das auch sehr wichtig, weil manche Leute sagen, oder manche Leute denken, besser gesagt, die gerade noch am Anfang ihres Islamstudiums sind, und ich behaupte nicht, dass ich am Ende angelangt bin, sondern ich will damit sagen, der eine weiß mehr als der andere. Und wenn man etwas weiß, dann soll man es den anderen mitteilen. Weil manche Leute denken, dass ein Beweis ist immer nur eine Aya aus dem Koran al-Karim. Oder ein Beweis ist ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder Beweis, wenn er sich noch besser auskennt, sagt er, Ijma' ist auch ein Beweis. Oder sagt er zum Beispiel, Qiyas ist auch ein Beweis. Er denkt, es gibt nur 2, 3, 4 Arten von Beweisen. Nein, Beweise, das ist ein Mehr. Allahu a'lam, ob jemand sie alle aufzählen kann, Art von Beweis. Denn ein Beweis ist etwas, was auf die Wahrheit hinweist. Ein Geständnis vor Gericht ist ein Beweis für den Richter, dass er diese Person verurteilt, weil er gibt zu, etwas gemacht zu haben. Das ist ein Beweis. Und so weiter und so fort. Und deswegen, liebe Geschwister, Beweise sind eine Sache. Was die Personen öfter verwechseln miteinander, ist Beweise und Quellen von Beweisen. Oder Quellen der Religion, besser gesagt. Masadir al-Tashri'i, das heißt also Quellen der Gesetzgebung. Was sind unsere Quellen der Gesetzgebung? Na klar, der Koran, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du willst, fügst du noch den Ijma' hinzu. Aber der ist auch schon abgeleitet aus der Sunna. Und wenn du willst, kannst du auch sagen, nur Koran. Weil der Koran, aus ihm ergibt sich die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und aus der Sunna ergibt sich der Ijma'. Sogar aus dem Koran. Und daraus wiederum ergibt sich der Qiyas. Ja? Und deswegen muss man immer aufpassen, was meint man eigentlich, bevor man redet, und damit man nicht wenn jemand sagt, der Beweis ist, dass diese Aussage ist Mutlaq, und dann sagt jemand, das ist kein Beweis. Doch, das ist ein Beweis. Bei den Gelehrten ist ein Beweis. Tayyib. Lesen wir weiter. Sollte die Sklavin Tochter einer Gläubigen Frau sein, so gilt sie ebenfalls als Gläubige, auch wenn sie noch klein ist. Denn die Kinder gehen der Mutter bzw. den Eltern nach. Der Sklave muss auch nicht vollkommen gesund sein. Weil diese Bedingung nicht im Hadith erwähnt worden ist. Aber es ist seitens der Person, die die Sühne leistet, besser und sicherer, wenn es sich beim Sklaven um einen gesunden Sklaven handelt, also einer, der nicht gehbehindert oder anderes ist. Und warum sicherer? Weil es gibt andere Stellen in der Scharia, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass das, was man als Opfer hergibt oder als Sühne hergibt, gesund sein muss. Und das ist das Beispiel in Opfertiere im Eid al-Adha. Falls man keinen Sklaven finden kann oder den Wert des Sklaven nicht auftreiben kann, geht man zum nächsten Gottesdienst über. Diese Reihenfolge ist fest vorgeschrieben und sie gilt auch für reiche Menschen. Manche Leute sagen nämlich, dass es einem Reichen, der solch eine Sünde begeht, doch leicht falle, einen Sklaven zu befreien. Warum sollte man ihm nicht direkt die zweite Sühneleistung auferlegen, und zwar, dass er 2 Monate hintereinander fasten müsse? Die Antwort darauf lautet: So ist es uns vorgegeben worden, und zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es ebenfalls reiche Menschen, und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich keinen Unterschied zwischen Reichen und Armen gemacht. Und das ist immer sehr wichtig, bevor wir ein neues Gesetz erlassen, und wir dürfen natürlich kein einfach so im Namen Allahs ein neues Gesetz erlassen, sollten wir uns überlegen, die Ursache, warum ich auf die Idee komme, diese neue Regelung zu erfinden. Gab es diese Ursache nicht auch schon damals, so dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hätte hinweisen können? Die Antwort lautet ja, natürlich. Deswegen Reiche und Arme gab es schon immer. Und deswegen ist es keine Sache, wofür wir eine neue Regelung brauchen. Es gibt Weisheiten, welche dahinter stecken, die uns bekannt sein mögen. Es gibt aber auch Weisheiten, die wir nicht kennen. Vielleicht möchte Allah, dass dadurch möglichst alle Sklaven befreit werden, alle Gläubigen, yani. Wenn die reichen Menschen also anstatt diese Sklaven zu befreien 2 Monate hintereinander fasten würden, wer sollte dann die Sklaven befreien? Die Armen können sich dies nur leisten, wenn sie bereits welche besitzen. Für die Befreiung eines Sklaven entkommt man am Tag der Auferstehung der Hölle Glied für Glied. Das ist auch eine Weisheit, eine Hikmah von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der reiche Mensch kann nichts dafür, dass er reich ist. Vielleicht schon. Aber er hat viel Geld und er hat eine schwere Sünde begangen. Und Allah azza wa jal will ihn jetzt von der Hölle befreien. Und du sagst ihm, nee, ich möchte nicht, dass du von der Hölle befreit wirst. Ich möchte lieber, dass du 2 Monate hintereinander fastest. Das heißt, du tust ihm keinen Gefallen dadurch. In Wirklichkeit tust du ihm keinen Gefallen dadurch. Denn genauso wie man den Sklaven komplett zu einem freien Menschen gemacht hat, wird man komplett vor der Hölle geschützt. Glied für Glied. Jedes Körperteil, das du vom Sklaven befreit hast, seine Nase, du wirst davor gerettet werden von der Hölle. Dadurch wirst du gerettet werden von der Hölle, deine Nase wird davor gerettet werden. Jedes einzelne Teil für das andere Teil. Man entkommt der Hölle, weil man einem unfreien Menschen die Freiheit geschenkt hat. Auf diese Weise hat der Islam einen praktischen Schritt zur Abschaffung der Sklaverei gemacht, indem die Sklavenbesitzer selbst danach streben, einem Menschen die Freiheit zu schenken. Sklaven werden frei, ohne dass es dafür Bürgerkriege und Blutvergießen gibt. Allein der Glaube an Allah und den jüngsten Tag ist für einen Gläubigen Anlass genug, diese Wohltat zu vollbringen. In anderen Gesellschaften hat sich zuerst aufgrund ungerechter Behandlung Sklaven gegenüber, die im Islam verboten ist, eine Zweiklassengesellschaft bilden müssen. Die einen verbündeten sich gegen die anderen. Hass, Wiedervergeltung und Abscheu waren die Beweggründe, gegen die Obrigkeit vorzugehen. Im Islam ist die Freilassung der Sklaven auf den Glauben an Allah, die Hoffnung auf seine Vergebung und die Liebe zu den Menschen zurückzuführen. Auf diese Weise bleibt nicht nur die Brüderlichkeit unter den Menschen vorhanden, nein, vielmehr wird sie zwischen dem ehemaligen Besitzer und seinem freigelassenen Sklaven stärker. Subhanallah. Es ist also nicht so, dass der Sklave irgendwann mal abhaut und möchte ein freier Mensch sein, sondern einer wie Abdullah ibn Umar oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Abu Bakr und andere Sahaba radiallahu anhum, sie haben ihren Sklaven die Freiheit geschenkt und der Sklave blieb bei ihnen, weil sie keinen besseren Menschen vorfinden konnten als ihren eigenen ehemaligen Eigentümer. Und deswegen liest du immer, dass einer der berühmten Überlieferer über Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala ist Nafi'. Nafi', wie man sagt, Nafi', Mawla ibn Umar. Mawla ist ein Begriff für eine Person, die freigelassen worden ist. Ist auch ein Begriff für die Person, die einen Sklaven freigelassen hat. Insofern ist Abdullah ibn Umar ein Mawla und Nafi' ist ebenfalls ein Mawla. Und diese Beziehung zwischen den beiden ist eine wichtige Beziehung im Islam. Sie nennt man Wala. Diese Wala-Beziehung hat Einfluss auf die Erbgesetze im Islam, hat Einfluss auf Blutgeld, Diyah und so weiter und so fort. Hat großen Einfluss. Ja? Und deswegen, warum? Weil wir kennen das nicht, dass der eine vom anderen erzürnt worden ist, dass einer vom anderen abhaut und mit dem anderen nichts mehr zu tun haben will und nur die Freiheit. Im Gegenteil, sie wollten teilweise bei ihrem Sklavenherrn bleiben. Warum? Weil das Verhältnis im Islam zwischen einem Sklavenherrn und seinem Sklaven ist vergleichbar mit einer Person, die auf Lebenszeit angestellt ist und die Rechte genießt, die ein Arbeitnehmer genießt, sogar noch besser, wie wir gleich sehen, inshallah. An diesem und anderen Beispielen wie die Zakat im Gegensatz zur zum Teil unrechtmäßigen Steuer erkennt man, dass der gesellschaftliche Frieden im Wesentlichen vom Glauben an Allah und den Tag der Auferstehung abhängt. Sollte der Sühneleister selbst ein Sklave sein, auch darüber haben die Gelehrten gesprochen, so hat er ja keinen Besitz. Wie soll er also damit umgehen? Wenn er also keinen Besitz hat, dann sagen manche Gelehrte, in diesem Fall geht er direkt über zur nächsten Sühneleistung, und zwar, dass er 2 Monate hintereinander fasten muss. Und andere Gelehrte sagen, dass sollte der sein Sklavenherr ihm etwas geben, ihm etwas schenken, und auch ein Sklave kann Eigentum haben, allerdings eingeschränkt, sollte er also etwas von seinem Sklavenherrn geschenkt bekommen, dürfte er nach einigen Gelehrten ebenfalls dann dadurch einen Sklaven befreien. Wallahu a'lam. Sollte ein Sklavenbesitzer sich mit seinem Sklaven darauf geeinigt haben, dass der Sklave sich freikauft, das nennt man auf Arabisch Mukataba, der Vertrag zwischen dem Sklaven und dem Sklavenherr, darf er diesen Sklaven während der Abzahlung nicht als Sühne für irgendeine Tat freilassen, für die man einen Sklaven freilassen darf, denn in diesem Fall würde er sich selbst dadurch begünstigen, keinen anderen Sklaven freilassen oder vielleicht sogar kaufen zu müssen. Das ist eine Angelegenheit, die sich ergibt aus der Tatsache, dass man im Islam darf der Sklavenherr sich mit seinem Sklaven auf einen Mukataba-Vertrag einigen, um dadurch sich von der Sklaverei zu befreien und indem er sich sozusagen selbst daraus freikauft. طيب. Wenn dies nicht möglich ist, dann geht der Mensch über zum 2-monatigen Fasten hintereinander. Wenn man also keinen Sklaven befreien kann, weil man keinen findet oder weil man das Geld nicht aufbringen kann, muss man 2 vollständige Monate hintereinander fasten. Und das ist auch die richtige Ansicht im Gegensatz zu dem, was über Imam Malik und was auch eine Ansicht ist, die über Imam Ahmad überliefert worden ist, dass sie sagten, dass diese Kafara nicht in der Reihenfolge abzuarbeiten ist, beziehungsweise dass man die Reihenfolge einhalten muss. Aber richtigerweise, die Reihenfolge muss eingehalten werden. Diese 2 Monate hintereinander müssen nicht unbedingt 60 Tage sein. Weil wir wissen, dass der Mondkalender 29 Tage haben kann oder auch 30 Tage. Insofern sind es zwischen 58 Tagen und 60 Tagen. Jetzt kommt es aber darauf an, wie zählt man diese Tage. Der erste Fall ist, man fängt am 1. eines Monats an zu fasten. Und gemeint ist der 1. eines Monats nach dem Mondkalender. Und auch hier ist wieder wichtig, dass man nach der Sichtung geht und nicht nach der Berechnung geht, weil das ist das, was entscheidend ist. Angenommen, du fängst am 1. Shawwal an zu fasten. Was natürlich ein Problem darstellt, weil der 1. Shawwal ist ein Eidtag. Ja, das sollte man natürlich korrigieren, weil das klappt nicht gut. Aber angenommen, ist ein theoretisches Beispiel, fängst am 1. eines Monats an. Dann bist du fertig, sobald der Monat, den du angefangen hast, fertig ist und der darauf folgende Monat ebenfalls. Sprich, es kann sein, dass du 60 Tage fastest, es kann auch sein, dass du 59 Tage gefastet hast, es kann auch sein, dass du nur 58 Tage gefastet hast, je nachdem, ob die beiden Monate 30 und 29 oder einer von ihnen 30 und der andere 29 Tage hat. Also, wenn man am 1. eines Monats anfängt, braucht man nur 2 Monate fasten, egal wie lange diese beiden Monate sind. Der zweite Fall ist, man beginnt inmitten eines Monats zu fasten. Beispiel, man beginnt am 15. Muharram zu fasten. Das heißt der 15.1. Wie soll man dann zählen? In diesem Fall gibt es 2 Ansichten unter den Gelehrten. Die erste Ansicht unter den Gelehrten ist, dass man 60 Tage fasten muss. Das heißt also, der 15. Muharram ist der erste Tag und du zählst bis 60. Egal, wie lange die 3 Monate sind, aber eigentlich interessieren uns nur die 2 Monate sind, in denen du fasten musst. Denn der 15. Muharram, da beginnst du. Der Muharram könnte 30 Tage haben oder 29 Tage haben. Safar danach könnte auch beides haben. Rabi' al-Awwal interessiert uns dann nicht mehr, weil wir den Monat sowieso nicht zu Ende fasten werden. Die erste Ansicht der Gelehrten ist, wie gesagt, dass man 60 Tage fasten muss. Und die zweite Ansicht, die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, sie besagt, dass man den Muharram zu Ende fastet, dass man dann den Safar komplett fastet und der Safar als ein Monat gilt. Ja, das ist der Unterschied. Das heißt also, ich befaste den Muharram, egal wie viele Tage Muharram hat, zum Beispiel 15 Tage. Danach faste ich Safar. Safar hat meinetwegen 29 Tage. Dann habe ich schon einen ganzen Monat gefastet. Und dann brauche ich zu den 15 Tagen von Muharram nur noch 15 Tage von Rabi' al-Awwal hinzufügen und dann bin ich fertig. Also entscheidend ist, wenn ich also 2 Monate hintereinander faste, dann nach den meisten Gelehrten, also nach allen Gelehrten natürlich, wird automatisch ein ganzer Monat irgendwie dazwischen sein. Anders geht's nicht. Ein ganzer Monat wirst du auf jeden Fall fasten müssen. Und die meisten Gelehrten sagen, dass dieser ganze Monat, es ist egal, ob er 30 oder 29 Tage, er gilt als ein ganzer Monat. Und die anderen Tage aber müssen zusammen dann wieder 30 ergeben. Okay? Diese beiden Ansichten gibt es unter den Gelehrten. Und der Gelehrte erwähnte in Sharh Umdat al-Ahkam die Ansicht der Mehrheit als die sahih Ansicht, aber in Sharh al-Zad sagte er, dass die Ansicht der Mehrheit als sahih Ansicht, aber in Sharh al-Zad sagte er, dass man 60 Tage auf jeden Fall fasten muss und man kann davon ausgehen, dass er dann seine Meinung diesbezüglich geändert hat. Natürlich in der Praxis, liebe Geschwister, es kommt auf einen Tag an oder auf 2 Tage an. Aber es wäre ärgerlich, wenn natürlich dieser eine Tag der Grund war, dass diese 2 Monate nicht mehr hintereinander waren und dass man sein Fasten aus irgendwelchen Gründen dann unterbricht. Tayyib, da ich nicht viel länger als 45 Minuten machen möchte, inshallah ta'ala, werden wir kurz noch dieses Kapitel versuchen zu Ende zu machen. Tayyib, jetzt geht es darum, liebe Geschwister, also was ich noch hinweisen möchte im Buch, den Abschnitt muss man rausstreichen, ja, also ab dem Abschnitt bei 7192, irgendwo in der Mitte fängt es an, wenn man allerdings erst in der Mitte eines Monats anfängt zu fasten, diesen Abschnitt streichst du raus bis auf die nächste Seite der Satz dort zu Ende ist, des übernächsten Monats Fasten, und ersetzt das durch das, was ich gesagt habe. Wenn man auch nur einen einzigen Tag innerhalb dieser 2 Monate, auch wenn es nur ein Tag ist, bevor man sein Fasten vollständigt hat, sein Fasten durch einen ungesetzlichen Grund bricht, dann muss man sein Fasten, also die 2 Monate, von neuem anfangen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat klar und deutlich gemacht, dass es 2 vollständige Monate hintereinander sein müssen. Also noch einmal, wenn jemand 2 Monate hintereinander fasten muss und am 57. Tag oder am letzten Tag 58. oder am letzten Tag der 59. oder am letzten Tag, den 60. Tag, bricht er sein Fasten aus ungesetzlichem Grund, was das bedeutet, werden wir gleich sehen. In diesem Fall muss er 2 Monate von neuem beginnen. Und es ist so, als hätte er die Tage niemals gefastet. Zumindest in Bezug auf die Kafara, was Allah ihm an Belohnung aufschreibt, Allahu a'lam. Aber er muss die Sühneleistung von neuem beginnen. Was sind diejenigen gesetzlichen Gründe, warum man sein Fasten brechen dürfte innerhalb der 2 Monate, ohne dass dadurch das Fastental in Wirklichkeit bei Allah gebrochen ist? Denn es gibt einen Unterschied, ob man das Fasten, also wenn ich 2 Monate hintereinander fasten muss, dann kann es sein, dass ich 2 Monate tatsächlich hintereinander faste, aber es kann auch sein, dass ich gesetzlich gesehen 2 Monate hintereinander gefasst habe, in Wirklichkeit nicht. Beispiel dafür. Beispiel aus dem Alltag, wenn du im Ramadan alle Tage gefastet hast, dann hast du tatsächlich Ramadan gefasst. Wirklich und auch gesetzlich. Aber wenn du ein paar Tage im Ramadan nicht gefastet hast und sie nachholst, hast du nicht wirklich Ramadan gefastet. Du hast nur die Tage gefastet, die du im Ramadan gefastet hast, und die anderen Tage hast du im Shawwal, Dhul-Qi'da, was weiß ich wann, irgendwann hast du sie gefastet. Aber nicht im Ramadan. Aber trotzdem aufgeschrieben wird es, als hättest du Ramadan gefasst. Und das, was für uns natürlich auch wichtig ist. Wichtig ist für uns, wie es bei Allah geschrieben wird. Deswegen sage ich gesetzlich gesehen, bei Allah oder religiös gesehen. Aber in Wirklichkeit ist es nicht der Fall. Und hier auch das Gleiche. Wenn du 2 Monate hintereinander fasten musst, kann es sein, dass du diese Monate tatsächlich hintereinander fastest. Es kann aber auch sein, dass es nur religiös gesehen so akzeptiert wird. In Wirklichkeit hast du es nicht gemacht. Also sagen wir, allerdings gilt das Sühnefasten nicht als unterbrochen, wenn zwischenzeitig es einen gesetzlichen Grund gibt. Und das sind die meisten Gelehrten, sagen das, wenn es einen gesetzlichen Grund gibt. Ein gesetzlicher Grund ist zum Beispiel der Tag vom Eid. Gemeint ist natürlich hier logischerweise, kann beide Tage vom Eid gemeint sein. Einmal Eid al-Adha. Eid al-Adha ist am 10. Dhul-Hijjah. Angenommen, eine Person fastet 2 Monate hintereinander, und zwar Dhul-Qi'da und Dhul-Hijjah. Das kann sein. Aber auf am Tag des Eid-Tages wird sie nicht fasten dürfen, weil es ein Eid-Tag ist. Und am Eid-Tag darf man nicht fasten, wie wir noch sehen werden, inshallah. Was muss sie diesen Tag machen? Den Tag darf sie nicht fasten. Und dieser Tag, an dem sie nicht gefasst hat, gilt nicht als unterbrochen. Gilt nicht als unterbrochen. Die Frage ist natürlich, wenn er dann Dhul-Hijjah zu Ende fastet, hat er dann tatsächlich 2 Monate gefastet? Nein. Ihm fehlt ein Tag, und diesen einen Tag kann er dann danach nachholen. Entweder müsste er diesen Tag dann nachholen oder tatsächlich 30 Tage fasten. Darüber habe ich unter den Gelehrten nicht gefunden, dass jemand darüber gesprochen hat. Wenn man sagt, er würde diesen einen Tag von Dhul-Hijjah nachholen, dann hätte er entweder 29 Tage oder 30 Tage gefastet. Wenn man sagt, er muss einen kompletten Monat fasten, und das hat er in diesem Fall nicht gemacht, dann muss man 30 Tage fasten, und Allah weiß am besten Bescheid. Genauso gilt das Fasten auch nicht durch die Menstruation der Frau als unterbrochen. Und das ist ein knallharter Beweis, dass das Fasten, wenn es einen guten Grund gibt, dass man unterbrechen darf. Und dass diese Unterbrechung nicht als gebrochen gilt. Denn eine Frau, normalerweise, wenn sie entsprechend Alter ist, wird sie niemals 2 Monate hinter fasten können, außer dass sie dadurch zwischendurch ihre Regelblutung bekommt und deswegen ihr Fasten unterbrechen muss. Und trotzdem gilt ihr Fasten in diesem Fall nicht als unterbrochen. Das gleiche gilt bei Krankheit. Denn bei Krankheit, nach der richtigeren Ansicht, brauchst du nicht einmal im Ramadan fasten. Dann erst recht nicht bei einer anderen Art Pflichtfasten, die aber hierarchisch gesehen unter dem Ramadan-Fasten liegt. Also sagen wir grundsätzlich, und wir werden gleich zu einer Ausnahme kommen, wir sagen grundsätzlich, dafür oder die gleichen Gründe, die man hat, um im Ramadan nicht zu fasten, sind die Gründe, die man auch benutzen darf, um bei der Kafara nicht zu fasten, und dadurch wäre das Fasten nicht unterbrochen. Diese Regel hat allerdings auch eine Ausnahme, über die wir jetzt reden, und zwar geht es um das Fasten auf der Reise. Denn wenn eine Person 2 Monate hintereinander fasten muss, dann darf er nicht aufgrund von Reisen sein Fasten brechen. Denn dann hätte er es gebrochen. Wie manche Gelehrte gesagt haben, denn den Fall im Ramadan nicht fasten zu müssen, wenn man auf der Reise ist, zu vergleichen oder gleichzusetzen mit dem Fall der Kafara, ist eine Angelegenheit, die nicht ganz astrein ist. Der Unterschied ist deutlich, denn im Ramadan, das ist keine Strafe, die von dir verlangt wird. Im Ramadan ist es eine Sache, die von Allah subhanahu wa ta'ala von dir die auferlegt hat. Und gleichzeitig hat er gesagt, subhanahu wa ta'ala, dass du in bestimmten Fällen bist du von der Pflicht befreit. Aber bei der Sühneleistung, Allah subhanahu wa ta'ala macht dir diese Sühneleistung als Tilgung für die Sünde, die du selbst verschuldet hast. Das heißt, es ist in Anführungsstrichen eine Art Strafe für dich, für den Fehler, den du begangen hast. Und deswegen dürfen wir nur diejenigen Tage ausnehmen, wenn man nicht fasten kann, wie aufgrund von Krankheit, weil Allah von dir nicht mehr verlangen wird, als du kannst. Diese Regel gilt für alle Verpflichtungen, die einem Muslim auferlegt sind. Und diejenigen Tage, die Allah subhanahu wa ta'ala dir verboten hat zu fasten. Wenn er mir verboten hat zu fasten, was soll ich machen? Dann darf ich natürlich nicht fasten. Deswegen haben das manche Gelehrte gesagt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie alle belohnen und ihnen allen barmherzig sein. Und an dieser Stelle machen wir Stopp und wir gehen inshallah ta'ala beim nächsten Mal reden wir darüber, was man macht, wenn man auch diese 2 Monate hintereinander nicht fasten kann. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا